Der Unfall war auch ganz schlimm. Also er hat Gartenzaun umgefahren, er hat Verkehrsschilder umgefahren, ist in ein Haus hineingefahren und die Polizei ist hinterher, hat geschossen, hat ein Rad platt geschossen und der Holger ist schnell gefahren, ist er nicht, aber ist einfach weiter. Er wusste gar nicht, wo er hin wollte, er wollte eben weiter. Die Polizei hat dann bei dem Unfall ein LKW-Fahrer gebeten, sich quer auf die Straße zu stellen. Der hat das auch gemacht und steigt in dem Moment aus, wo der Holger kommt. Und der LKW hat ihn erfasst und tot. Ich habe ihn aber nicht gesehen, wo ich dann um Mitternacht an die Tür kam, waren nur drei bewaffnete Polizisten mit Schlagstock, mit Pfefferspray in der Hand. Ich habe gefragt, was wollen Sie denn hier? Und dann hat er gesagt, er will Gottes Wille erfüllen. Ich will doch Gottes Wille. Und schwupp kriegte ich von dem Hintermann das Pfefferspray ins Gesicht. Und da sind die auch, der Vordere hat mir, wie gesagt, mit Schlagstock eine drauf geklatscht. Und da lag ich in der Ecke. Mehr Worte sind nicht gesprochen worden. Nochmal, Gottes Wille? Ja, ich wollte doch Gottes Wille und deshalb erfüllt er jetzt Gottes Wille. Wenn er mich zusammenschlägt, ist das Gottes Wille. Die Kirche ist also nicht zuständig, nicht befugt, Maßregelvollzug durchzuführen. Aber die Klinik in Mühlhausen ist ja auch durch die Diakonie und durch die Ökumene neu gebaut. Haben wohl 48 Millionen Euro dafür bezahlt. Und da muss natürlich auch der Gewinn reinkommen. Wir haben, oder sagen wir mal so, ein Patient hat Pfleger mal zugehört. Danach werden für jeden Patienten 350 Euro pro Tag gezahlt. Wenn dieser Patient in Isolationshaft kommt, zahlt der Staat 800 Euro pro Tag. Und wenn dieser Patient zwangsgespritzt wird, zahlt der Staat 1.600 Euro pro Tag. Und deshalb ist dieser Kriseninterventionsraum immer belegt. Da gibt es also Pfleger, die gehen durch diese Männergruppe und provozieren und stecken dann rum. Und sobald sie da einen erwischen, der eine Antwort gibt, wird er sofort in die Isolation gesteckt und ist der Nächste, der zwangsgespritzt wird. Diese Zelle ist immer belegt, bringt das beste Einkommen. Und ein Pfleger hat auch zum Holger gesagt, sonst rechnet sich die Anlage nicht. Wie war es denn an dem Tage, wo Sie von dem Tod erfahren hatten? Ich war ausgehebelt, ich war nicht mehr in der Lage, überhaupt zu denken, überhaupt zu heulen, zu sprechen, zu schreien. Ich war vollkommen auch alleine. Ich konnte mich ja mit niemandem austauschen. Wie gesagt, ich habe den Schwiegersohn angerufen, der in 500 Kilometer weiter weg ist und habe gesagt, du musst jetzt rufen, du musst das abfragen. Und die Familie ist auch sofort zu mir hergekommen und damit ich nicht alleine bin. Ich hätte es wahrscheinlich sonst nicht verkraftet. Am 27.02. ist der Holger praktisch zu Tode gekommen und an seinem Geburtstag, am 4. März, haben wir ihn beerdigt. Wie alt wurde er? 29 Jahre. 29 Jahre, 29 Jahre, 29 Jahre, 29 Jahre, 29 Jahre, 29 Jahre, 29 Jahre. Ja, Tiet. Ist Herr Pohlmann aus Bielefeld. Ja, hallo. Sind Sie jetzt auf der Festnetznummer oder in das der Handynummer? Das ist jetzt Festnetz 03695. Ja, gut, okay. Nee, ich meine nur wegen den Kosten, sonst hätte ich Sie angerufen. Nö. Okay, alles gut. Jetzt möchte ich von Ihnen mal wissen, wie das alles angefangen hat. Ich habe von mir aus gesehen, was so. Ich habe in Trier gewohnt. Und da kam nachmittags die Polizei und hat gesagt, vor die Tür, ne, und hat gesagt, der Holger wäre in der Psychiatrie eingeliefert worden in Wernig. Und da haben wir ein Auto gebietet, sind nach Schweinfurt gefahren, nach Bayern, und haben meinen Sohn angetroffen in der Klinik, an Händen und Füßen gefesselt, aber in einem ganz unnatürlichen Lage. Er hat geweint, Herr Kondorte schon 2 Tage nicht binden und der Bauch tut ihm weh und er leidet und der Speichel läuft da aus dem Mund raus und er ist eben vollkommen angezogen und Herr Kondorte sich überhaupt nicht waschen kann, nichts. Und da kommt so eine ganz kleine Psychiaterin mit Absatzschuhen, reicht immer gerade übers Bett und behauptet hier, sie mussten ja den Holger zusammenschlagen, damit er sich die Tabletten nimmt, damit er sich spritzen lässt, ansonsten er wollte ja nicht. Und da sind wir postwendend zur Kripo gefahren, haben Anzeige erstattet. Da ist die Amtsärztin von Schweinfurt in die Klinik und hat festgestellt, ja, der Holger hat ein blaues Auge, hat blutige Schrammen, aber das ist ja nicht so schlimm. Die Psychiaterin hat gesagt, wir mussten ihn zusammenschlagen. Ja, sie mussten das machen. Ne? Und der Holger hat sich an Gardinen festgehalten und an was weiß ich, Kühlschrank, was weiß ich, was er da noch erwischt hat. Und deswegen war er eben gefährlich. Deswegen mussten sie ihn zusammenschlagen. Daraufhin sind wir dann zum Rechtsanwalt, dann sind wir wieder in die Klinik gefahren und da haben wir Rabatt gemacht. Also ganz entschieden. Ne? Ich habe zu der Psychiaterin gesagt, es gibt ein Gesetz, dass Eltern ihre Kinder nicht schlagen dürfen. Was machen Sie denn mit meinem Sohn? Dann ist er ab dem Absatz rum, ist in ihr Zimmerchen rein und hat die Polizei angerufen. Dann haben sie uns mit der Polizeigewalt hinausgebracht. Später kriege ich dann eine Anzeige und sogar einen Strafbefehl. Ich habe nie Anzeige gesehen, ich habe auch nie mich verteidigen können, bin ich gefragt worden. Ich habe also einen Strafbefehl gekriegt. Ich sollte entweder 910 Euro bezahlen oder 4 Wochen im Knast wegen versuchter Gefangenenbefreiung. Ich war vollkommen entsetzt, habe gesagt, wieso denn gefangen? Er hat doch gar nichts gemacht, er ist nicht verurteilt, er hat überhaupt nichts gemacht. Wieso ist er da drin gefangen? Ich war, wie soll ich sagen, total ausgehebelt. Ich habe mir das nicht erklären können. Ein Rechtsanwalt hat gesagt, gegen die Psychiatrie kann man vor Gericht nicht vorgehen. Da muss man ganz vorsichtig sein, da muss man bitten, sonst geht überhaupt nichts. Und ich kriegte dann, wie soll ich sagen, Hausverbot und der Holger kriegte einen Verfahrenspfleger. Jetzt habe ich an die Kanzlei angerufen und da stellte sich heraus, der sogenannte Verfahrenspfleger war in Urlaub, der war gar nicht da. Jedenfalls habe ich da von Weiden eben doch noch so viel Rabatt gemacht, dass sie den Holger nach 6 Wochen entlassen haben in Schweinfurt. Und er ist nach Hause gekommen und er war total ausgehebelt. Also er konnte nicht mehr unterschreiben, er konnte nicht singen, er konnte nicht sprechen, er konnte die Gedanken nicht aufnehmen. Er hat laufend gezittert, hat ganz kleine Schrittchen gemacht und konnte nicht schlafen. Konnte überhaupt nicht schlafen. Wir haben 14 Tage lang, meine Tochter und ich, 14 Tage lang mit dem Holger an der Hand neben ihm gelegen. Holger, du musst doch auch mal schlafen. Nur einen Moment, wir können nicht mehr, wir können nicht mehr. Wir waren total fertig und der Holger hat keine Ruhe gefunden, gar nicht. Nicht bösartig, gar nicht, aber er konnte einfach nicht schlafen. Nicht warum, mal war Moment. Warum war er überhaupt in die Psychiatrie gekommen? Wie er da hingekommen ist. Na gut, ich habe also dann die Polizei angesprochen, Bad Brückenau, und habe gefragt, wieso der Holger da hinkam. Der Holger war in der Raststätte, also er ist bis in die Raststätte Fulda Ost. Also wieder auf dem Rückweg. Fulda Ost ist ausgestiegen, es war in der Nacht. Und er hat wohl mit in einem Angestellten der Tankstelle gesprochen. Und der Angestellte, der Holger sagt, er hat ihn gefragt, wie er bei den Preisen überhaupt existieren kann. Und der Angestellte muss angegeben haben, der Holger hätte vom Tod gesprochen. Und ich habe einen befreundeten Arzt gebeten, er möchte doch mal das hier anrufen, weil ich keine Auskunft kriege. Und er sagt, er war selber auch entsetzt, hat gesagt, sowas gab es nicht mal zur DDR-Zeit. Der Mann ist schon eine Woche zwangsbehandelt und die haben noch nicht mal eine Eingangsdiagnose. Also die Diagnose kam dann erst bei der Entlassung. Sie haben auch erst EEG oder EKG gemacht vor der Entlassung, einen Tag vor der Entlassung. Vorher gar nichts, nur gefesselt und gespritzt. Und wenn der Holger wieder einigermaßen bei sich war, da hat er gesagt, er will die Medikamente nicht, schwupp, wurde wieder zusammengeschlagen, wieder gespritzt und eben mal gefesselt. Er war wirklich die ganzen 6 Wochen gefesselt. Ich durfte auch nicht anrufen, nicht telefonieren, gar nichts. Funkstille. Wie gesagt, dann habe ich, wo er dann die 14 Tage zu Hause war, habe ich verschiedene Psychiater angerufen. Ne? Was soll ich jetzt tun? Was soll ich, wie soll ich mich verhalten? Eine Psychiaterin hat mir geantwortet, ich würde ja das Telefonat nicht bezahlen und deswegen gibt sie mir keine Antwort. War ich auch wieder entsetzt. Was soll ich jetzt machen? Jetzt bin ich hier zu einer Hausärztin im Ort gegangen und wollte da Beratung haben. Sie hat uns erst mal einen halben Tag sitzen lassen. Dann hat gesagt, gehen Sie jetzt sofort in die Klinik, da werden Sie schon erwartet. Ich habe angerufen, Sie kriegen jetzt, das ist alles schon klar. Das, was ist denn klar? Ich wollte mal mit jemandem sprechen. Ist denn das nur möglich? Ja, das ist alles vorbereitet. Sie können da hingehen, ist alles klar. Wo wir hinkommen in die Klinik, da sagt eine weißbekittelte, ja, bringen Sie Ihren Sohn in dieses Zimmer, da ist das Bett schon bereitet. Ich habe gesagt, ich will meinen Sohn nicht ins Bett bringen. Ich will hier eine Antwort haben. Ja, Moment, da kommen wir gleich. Und wo dann nochmal jemand kam, eine ältere Frau, da war dasselbe Theater wieder. Keine Auskunft, da gehen Sie dahin, das ist ja alles schon vorbereitet. Die Hausärztin hat schon eine Überweisung geschrieben, ist alles klar. Da haben wir meinen Sohn genommen und den geflüchtet. Wieder nach Hause und das Gleiche wieder. Also es war einfach nicht möglich, mit dem Holger zu sprechen. Er hat sich an die Hand nehmen lassen wie ein Säugling und hatte gezittert und gebebt und es war nicht ansprechbar, hat nicht reagiert. Jedenfalls die meine Tochter und ich irgendwann konnten wir auch nicht mehr. Wir sind also an Übererschöpfung eingeschlafen. Und da musste Holger durch den Keller raus sein, durch die Garage, Keller zum Haus raus. Er hat sich eine Decke übergeworfen, nur einen Schuh angehabt. Und so ist er, wollte er in den Nachbarort und wollte das hier bei seinem Bruder. Und jedenfalls hat aus der Straße jemand die Polizei angerufen, die haben den Holger unterwegs aufgegriffen und wieder in die Psychiatrie nach in Bad Zeitung eingeliefert und hier beim Festbinden geholfen und da ging derselbe Zirkus wieder los. Wurde wieder zwangsgespritzt, immer wieder, ich krieg einen Vorwurf gemacht, die mussten den Holger retten, weil ich nicht fähig war, mit ihm umzugehen. Das ganze Theater war ganz extrem. Jedenfalls kommt der Holger früh morgens, nee, gar nicht, die Polizei steht vor der Tür und sagt, der Holger wäre aus der Klinik ausgerückt und ob er hier angekommen ist. Sag ich komme jetzt aus dem Garten, ich habe ihn noch nicht gesehen, es tut mir leid, ich weiß es nicht. Jedenfalls, die Polizisten waren weg. Und es dauert nicht lang, kommt mein Sohn aus der Garage raus, er hat sich versteckt und er ist tatsächlich ausgerückt. Die Pfleger und die Ärzte haben gesagt, wenn ich, also die Mutter, wieder in die Klinik käme zu Besuch, wollten sie mich auch zwälzen und zwangsspritzen. Und das wollte er nicht. Jedenfalls hatte Holger am Computer gesessen, war auch ganz still und hat gesagt, Mama, dürfen uns nicht reden, gar nichts sagen, sonst holen sie mich wieder. Ach, wirklich, dauert noch nicht lange. Mitternacht kamen 3 bewaffnete Polizisten, haben die Türen aufgebrochen, 2 Türen aufgebrochen. Ich bin an die Haustür gegangen, habe gefragt, was wollen Sie denn, worum geht's denn? Schwupp, kriegte ich Pfefferspray in die Augen, ich kriegte einen Schlagstock am Arm, lande im Flur in der Ecke, hab mir dabei das rechte Wadenbein gebrochen, dann stürmen die 3 bewaffneten Polizisten an mir vorbei, ich kriegte nochmal Pfefferspray in die Augen und haben den Holger aus dem Wohnzimmer rausgeholt und haben es nackt, wie er war, nur im Slip, Handschellen angelegt und wieder abtransportiert, wieder in die Psychiatrie. Ich habe Anzeige gemacht bei der Staatsanwaltschaft in Jena. Das war natürlich alles nichts, bin selber schuld. Das war die Antwort der Staatsanwaltschaft. Jedenfalls Ja, das war am 20. März 2005, es war also eine extreme Situation. 10 Tage später kommt der Holger wieder, aber früh morgens um 7:30 steht er wieder da. Holger, Mama, du musst aufpassen, komm ja nicht wieder in die Klinik, die haben was vor gegen dich. Und die Werneburg, die dann später in Mühlhausen seine behandelnde Ärztin war, die war hier in Zeitung auch schon aktiv. Und habe ich gesagt, Holger, du kannst nicht zu Hause bleiben, was soll ich denn jetzt machen? Die kommen ja wieder und holen dich. Jedenfalls haben wir einen Juristen angerufen aus Tübingen und der hat gesagt, Holger, du musst wieder zurückgehen in die Klinik, ich hole dich raus. Ich verspreche dir es, ich hole dich raus. Und die Anne ist mit dem Holger wieder zurückgegangen in die Klinik. Das war frühmorgens um 8 Uhr und da haben den Holger aus dem Stegreif entlassen. Er wäre gesund, sie könnten nichts mehr für ihn tun. War alles erledigt. Jedenfalls kommt der Holger glücklich wieder heim. Die Anne war dabei, rufte mich an, Mama, ich kann nichts machen, der Holger hört nicht auf mich, ich kann ihn nicht festhalten, der geht nicht mit mir. Und was soll ich denn machen? Ich habe aber daheim gelegen mit einem gebrochenen Bein, ich war ja da selber hilflos, ne? Mhm. Dann kommt er heute Nachmittag nach Hause und hat ganz viele Firmen angesprochen. Er will jetzt wegen Sprachübersetzungsprogramme und Lernprogramme, hat er eben Firmen angesprochen, will dort hier praktisch Kunden werben und so weiter. Er war happy, also dermaßen euphorisch und aufgezogen. Ich habe gesagt, du liebe Zeit, das ist doch gar nicht seine Natur. Der ist sowas von verkehrt, das bist du doch gar nicht. Naja, jedenfalls, Mama, was soll ich machen? Auch wieder total unruhig. Ich habe 20 Euro gegeben, jetzt gehst du zum Aldi, kaufst Brot und Butter. Und da ging er auch los, geht in Aldi, kauft Brot und Butter, kommt auch wieder heim, legt die Sachen ab und dann ging er wieder fort. Ich habe gesagt, Olga, nimm das Handy mit, sprich mit mir, wo du bist, sprich mit mir, geh nicht fort, die holen dich wieder. Ich würde ihn ja auch bloß einsperren und festbinden, er würde nicht hier bleiben, er geht fort. Er will überhaupt nicht mehr hier, er geht fort. Er hat die Nase voll vom Festgebundensein und eingesperrt sein. Er ist erwachsen und er will überhaupt nicht mehr. Jedenfalls ging er wieder ab und dann kam er um Mitternacht wieder heim. Also es war nach Mitternacht und heimlich zur Tür rein. Ich habe nur gesehen, dass er auch die Hose vollgebinkelt hat. Also durch die Psychopharmaka, ne, ist er ja inkonsistent. Jedenfalls, ich habe mir echt Sorgen gemacht. Was, Holger, hör mir nur mal zu. Nein, er ging weg. Er wollte überhaupt nicht mit mir sprechen und es hat nicht lange gedauert, schleicht er wieder raus. Ich habe hinterhergerufen, Holger, du musst da bleiben, geh nicht wieder fort. Er hat nicht gehört, er war wieder verschwunden. Und das, was ich Ihnen jetzt erzähle, weiß ich wieder nur von der Polizei. Jedenfalls hat der Holger hier in der Straße eine Mitarbeiterin der Psychiatrie in Bad Zeisung angesprochen, also bei ihr in der Wohnung geklingelt, er wollte mit ihr diskutieren. Und die Frau hat sich natürlich versteckt, hinter der Tür versteckt, sie hat nicht aufgemacht, sie hat nicht mit dem Holger gesprochen und jedenfalls hat der Holger wohl einen Stein genommen, hat ihn hingesetzt und hat sich draufgesetzt und wollte nur warten, bis die Frau rauskam. Die Frau hat dann später eine Anzeige gemacht wegen Bedrohung. Und weil er nun nicht rauskam, stand der Holger hier vorne an der Ecke. Jedenfalls muss wohl ein LKW-Fahrer gekommen sein, hat sein Auto abgestellt bei laufendem Motor, ist ausgestiegen und geht in ein Haus rein. Und der Holger hat die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, steigt in den LKW ein und fährt fort. Später dann habe ich erfahren, also ich habe es gespürt, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe es gespürt, dass was nicht in Ordnung ist. Jedenfalls viel später habe ich dann auch erst wieder über Dritte erfahren und habe auch die Zeitungsausschnitte gesehen. Wir haben auch selber kein Fernsehen. Also das war Tage später. was passiert ist. Nachmittag kommen dann Journalisten oder Polizei, ich weiß auch nicht, junge Leute, und die wollten bei mir hier fotografieren. Sag ich, was gibt denn hier fotografieren? Worum geht's denn? Ja, ihr Sohn hat einen Unfall gemacht, einen Verkehrsunfall, ist ein LKW gestiegen und ein Verkehrsunfall. Da war ich fix und fertig. Sag ich, was hat denn das jetzt hier mit Fotografieren zu tun? Sag ich, das erlaube ich Ihnen gar nicht. Jedenfalls ging der wieder weg. Und ich kriegte von der Staatsanwaltschaft in Meiningen einen Strafbefehl. Der Holger ist eingewiesen in die Psychiatrie nach Hildburghausen. Und die Mitarbeiter von Hildburghausen haben erst gesagt, ja, sie kämen sehr gut mit dem Holger aus, das wäre ja ein lieber Mensch und so weiter. Und dann kriegen sie die Akte zugestellt von Wernick und auf einmal sagten sie nach 12 Tagen, sie hätten die Bedingungen nicht, mit dem Holger umzugehen und sie könnten ihn nicht da behalten. Und dann wurde er überführt nach Mühlhausen in die Forensik, Maßregelvollzug. Und da war er dann nicht ein halbes Jahr, wie das Gesetz vorsieht, sondern ein und ein halbes Jahr im Untersuchungshaft. Das heißt, er hat erstmal mit 2 Menschen in einem Zimmer übernachtet, dann später musste er auf dem Flur, wurde sein Bett auf den Flur gestellt und er hat also überhaupt keine Rückzugsmöglichkeiten gehabt und war trotzdem total unter Kontrolle, überall Gitter vor Türen und so weiter. Ich durfte dann laut Staatsanwaltschaft 10 Minuten am Tag mit ihm telefonieren und einmal in der Woche eine halbe Stunde mit ihm sprechen, aber unter Aufsicht der Pfleger. Wenn ich das Wort Psychopharmaka gesagt habe, war der Besuch zu Ende und ich musste den Besucherraum verlassen. Also das war ein ganz verbotenes Wort. Und ich habe mir eben wirklich Sorgen gemacht, weil der Holger wirklich auch nicht ansprechbar war. Ich habe ihn nur an die Hand nehmen können, ich konnte ihn in die Arme nehmen, aber es hat lange gedauert. Ne? Was war mit ihm gewesen? Bitte? Was war denn mit ihm gewesen? Das war dann nach dem 1. April. Also am 1. April war dieser Unfall. Ja, was war mit ihm gewesen? In der Hauptbehandlung steht da drin, ich bin schuld, die Mutter ist schuld, weil sie ja gegen die Therapie der Psychiater ist, da ist die Mutter schuld. Und vom 30. März bis zum 1. April hat der Holger unter Entzugserscheinungen gelitten, weil die Mutter die Psychopharmaka nicht gegeben hat und deshalb ist der Unfall passiert. Ich habe aber die medizinische Akte da. Er ist in Zeitung entlassen worden, weil mit der Diagnose, er wäre gesund. Mhm. Und einen Tag später ist er schwer psychisch gestört und er musste eben das Leben lang in die Psychiatrie, in die Maßregelvollzug nach Mühlhausen. Sie sagten vorhin, man konnte mit ihm nichts anfangen. Nee, war nicht ansprechbar. In der Forensik. Man hat gesehen, der Holger wollte mit mir sprechen, der hat überlegt, was ich wohl gesagt habe, aber er konnte das einfach nicht erfassen. Der Unfall war auch ganz schlimm, also er hat Gartenzaun umgefahren, er hat Verkehrsschilder umgefahren, ist in ein Haus hineingefahren und die Polizei ist hinterher, hat geschossen, hat ein Rad platt geschossen und der Holger ist schnell gefahren, ist er nicht, aber ist einfach weiter. Er wusste gar nicht, wo er hin wollte, er wollte eben weiter. Die Polizei hat dann bei dem Unfall ein LKW Fahrer gebeten, sich quer auf die Straße zu stellen. Der hat das auch gemacht und steigt in dem Moment aus, wo der Holger kommt. Und der LKW hat ihn erfasst und tot. Der Holger selber sagt, er hat das nicht gesehen. Er hat weder den Mann gesehen, noch den Toten gesehen. Und sie haben ihm später erzählt, dass er jemanden totgefahren hätte. Also hat die Polizei den LKW-Fahrer sozusagen in den Tod geführt. Geschickt, ja. Also die Polizei, wenn sie schon den LKW als Barrikade stellt, hätte gefälligst dafür sorgen müssen, dass der Mann sicher untergebracht ist, dass er rechtzeitig aussteigt auf der anderen Seite des LKWs und dass ihm nichts passiert. Das Thüringer Innenministerium hat die Schuld der Polizei anerkannt. Das steht im Artikel vom Fokus vom 12.04.2005. Und zwar mit der Ausrede, es gäbe, also die Polizei übernimmt die Haftung, sie haben eine Entschädigung für die Familie bezahlt. Und nicht, dass die Polizei falsch gehandelt hätte, sondern weil die Gesetzeslage das nicht abdeckt. Ja, eben. Aber in dem Fokusartikel steht auch drin, dass die Polizei das schon öfter gemacht hat. Sie haben künstliche Staus produziert auf den Autobahnen und haben auch schon andere Unfälle mit tödlichen Ausgängen selber inszeniert. Mhm. Was heißt selber inszeniert? Ja, sie haben eben Staus produziert, sie haben da sind langsam gefahren, ich weiß es nicht genau, aber so steht das eben in diesem Artikel vom 12.04.2005 im Fokus. Wie ging es denn dann in der Forensik weiter? In der Forensik habe ich ständig Beschwerden geschrieben, der Holger kann dies nicht, kann jedes nicht, er kann, darf das nicht und jedenfalls ist immer abgelehnt worden. Ne? Wir sind eben nicht einsichtig und die Mutter ist auch nicht einsichtig, wir sind schuld. Also es hat anderthalb Jahre gedauert, obwohl das Gesetz sagt, ein halbes Jahr maximal darf Untersuchungshaft dauern. Dann ist das neue Gebäude gebaut worden in Forensik in Mühlhausen und dann sind sie umgezogen nach anderthalb Jahren und da kam der Holger auch in eine andere Abteilung. Also da war es normal, er hatte wieder ein Zimmer und ein Bett im Zimmer, also da ging es anders zu, aber er war eben immer noch unter Psychopharmaka. Hat aber dann die Tabletten ausgespuckt oder hat eben nicht genommen und so weiter, aber ohne, dass die Pfleger und die Psychiater das wussten. Und da kam er langsam wieder zu sich und er konnte sich teilweise erinnern. Und wenn ich zu Besuch kam, haben wir stückchenweise gefragt, wie das war, wie er das erlebt hat, warum er dahin gefahren ist, was vorher gewesen ist. Also es war eine schlechte Bedingung, weil niemand zuhören durfte und der Holger hat sich auch nur stückweise erinnert, aber langsam kam es. Und wir haben dann so vereinbart, der Holger hat Fernstudien begonnen und damit die Gehirnzellen wieder aktiviert werden. Ne? Und das ging ziemlich gut. Bis zum 4.2.2009 war er wieder total auf dem Posten. Er hat sein Fernstudium gemacht mit eigener finanzieller Absicherung. Also die Klinik hat das nicht bezahlt. Er hat einen Leistungsdurchschnitt gehabt von 1,9 und es ging aufwärts. Wir haben wirklich gedacht, jetzt hat er es gepackt. Er hat auch schon eine Veranstaltung außerhalb der Klinik dran teilgenommen und so. Es hat wirklich ging vorwärts. Ne? Jedenfalls am 4.2.2009 vor der nächsten Anhörung hat die Klinik einen besonderen Bluttest gemacht, wo der Holger nicht wusste, wann das war und hat also an dem Tag keine Medikamente genommen. Und da haben sie gemerkt, er hatte keine Psychopharmaka im Blut. Das war ausreichend, ihn wieder in die Aufnahmestation zurückzuverlegen und ihn zwangs zu spritzen. Und von diesem Zeitpunkt an war er fast nur unter Depotspritzen. Unter Psychopharmaka. Er hat einen Gerichtsantrag nach dem anderen gestellt. Er hatte drei Rechtsanwälte gehabt, bis wir dann endlich den richtigen hatten. Und es wurde immer schlimmer. Es wurde immer schlimmer. Er wurde eben dann im August zusammengeschlagen und die haben die Schulterknochen gebrochen, haben ihm erklärt, er würde nur simulieren, das wäre alles nicht wahr, dass er Schmerzen hätte. Und nach einem halben Jahr dann im Januar 2011 wurde er operiert. Da hat der Rechtsanwalt nun immer wieder Einrede gemacht und immer wieder geschrieben. Ne? Und dann, welcher Rechtsanwalt war das? Das war der Schneider.at, ne? Ja, kenne ich. Schneider.at Bender, ja, von Karlsruhe. Ja. Der war sehr aktiv. Also ich muss sagen, in dem einen Jahr hat er einen dicken Ordner Schreiben verfasst. Aber wegen allen möglichen Sachen, dann wurde es wieder zurückgewiesen, da ist dies und das. Also es war alles ein Geplänkel. Die Richter haben das, was der Rechtsanwalt geschrieben hat, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Sie haben sogar schriftlich erklärt, das Gesetz sieht zwar das und das vor, aber die ärztlichen Gesichtspunkte sagen eben, dass er Medikamente nehmen muss und deswegen gilt das Gesetz nicht. Jedenfalls war dann die Veranstaltung, Anhörung vom Oberlandesgericht und der Herr Dr. Schwertfeger vom Oberlandesgericht, der muss wohl nur selber geredet haben. Die Verhandlung konnte nur mit vielen Pausen durchgeführt werden, weil der Holger nicht in der Lage war, überhaupt daran teilzunehmen. Er war dermaßen geschwächt, weil sie ihn wieder ins Koma gespritzt hatten. 6 Wochen vorher war das jedes Mal irgendwelche Ausreden, Psychosen oder hätte ich Fehlwahrheiten und das war immer der Grund, wieder zu spritzen und wieder zu fesseln. War grundsätzlich 6 Wochen vor der Gerichtsverhandlung. Und der Richter vom Oberlandesgericht Schwertfeger erklärt, er muss Medikamente nehmen und wenn er die nicht nimmt, kann er ja nicht entlassen werden. Und das müsste doch einsehen, er selber wäre blind und er wäre dankbar, wenn es Medikamente gäbe für ihn. Und der Holger soll doch einsichtig sein und so weiter, ne? Und der Rechtsanwalt sagt, dafür ist er nicht zuständig. Das hat überhaupt nicht zu entscheiden. Das ist auch nicht Gegenstand einer Anhörung. Jedenfalls war er auch entsetzt. Er hat dann auch Einrede eingelegt, hat glaube ich, auch Beschwerde gegen den Rechtsanwalt, gegen den Richter gemacht, Schwertfeger. Und das Oberlandesgericht hatte das Sozialministerium angeschrieben von Thüringen. Dort hier liegt seit 2005 Petitionen vor, immer wieder aktualisiert. Wir haben keine Antwort gekriegt bis 2011. Dann kriegten wir einen Brief, es hätte ja eine Gerichtsverhandlung stattgefunden und deshalb wäre die Petition erledigt. Und an das Oberlandesgericht schreibt das Sozialministerium, sie konnten die Petition nicht bearbeiten, weil der Holger sich weigern würde, die Medikamente zu nehmen. Aber sie vertreten die Ansicht der Klinik, sie stellen sich auf die Seite der Klinik. Ja, das ist natürlich parteilich, ne? Absolut, ne? Da ist das ist nicht ihre Problematik. Auch diese Besucherkommission, die vom Sozialministerium erschien, die haben waren sehr arrogant und haben kaum zugehört. Es war ein junger Mann dabei, der mit dem Holger gesprochen hat, und die anderen saßen dabei entweder schweigend oder mit einer sehr überheblichen Mimik. Jedenfalls hat sich da auch nichts getan. Die Frau Webler-Rommelfänger wollte den Holger in eine andere Psychiatrie umverlegen. Und da haben wir gesagt, das fängt ja alles wieder von vorne an. Darf da erklären, dass sie müssten ihn erst kennenlernen. Da wurde wieder von vorne gespritzt und wieder akut und wieder der ganze Zirkus. Das ändert gar nichts. Das ist ein anderer Ort, wenn man die Mutter nicht besuchen kann. Aber es ist nichts geändert in der Sache. Und das hat der Holger dann abgelehnt. Jedenfalls hat der Rechtsanwalt Schneider.at Beschwerde eingelegt vor dem Bundesverfassungsgericht. Und 6 Wochen, bevor die Beschwerde bearbeitet worden ist, bevor dann die Entscheidung kam, dass Zwangsbehandlung nur unter Ausnahmefällen möglich ist, da kriegte ich die Mitteilung, waren wieder Polizisten hier vor der Tür. Ich habe sie gar nicht reingelassen. Ich hatte so eine Angst, was habe ich überhaupt noch nicht erlebt. Also ich wusste gar nicht. Also so habe ich mich selber noch nie erlebt in dem Zustand, was mich dieser Anblick gekostet hat. Jedenfalls habe ich meinen Schwiegersohn gesagt, er möchte bei der Polizei anrufen, möchte fragen, was es ist. Jedenfalls kriegt er Auskunft, der Holger ist tot. ich habe dann die Klinik angerufen, habe gesagt, ich möchte mit meinem Sohn sprechen. Das geht jetzt nicht. Sie müssen mit dem behandelnden Arzt sprechen. Sag ich, bitte verbinden Sie mich mit dem behandelnden Arzt. Das geht jetzt nicht. Also selbst an diesem Tag haben sie immer noch gelogen. Und ich habe dann mit dem Rechtsanwalt gesprochen, der war der zurzeit in München gewesen. Der kam von München nach Thüringen und wir haben dann so vereinbart, dass ich den Holger selber noch mal sehen kann in der Pathologie. Und an dem Dienstag, nachdem der Holger tot war, haben wir das ein Gespräch geführt mit dem Dr. Borjan. Und das war, wie soll ich sagen, von meiner Seite her sehr deutlich, ne? Sehr deutlich. Ich habe ihm wirklich ins Gesicht gesagt, was ich von ihm heile. Und dieses Geschleime und dieses blöde Theater, er versteht gar nicht, wieso der Holger tot ist. Und jedenfalls die Polizei sagt, er hätte sich aufgehangen, aber der Bojan erklärt, er wäre stranguliert. Das ist ja nicht das Gleiche, ne? Was haben Sie dem Mann denn so ins Gesicht gesagt? Naja, dass er Schleimer ist, dass er lügt. Der Bojan sagt, ich weiß ja, wie es Ihnen geht. Ich, nee, Sie wissen gar nichts. Sie wissen weder, wie es mir geht, noch wie es in Holger gegangen ist, noch wissen Sie, wie es Ihnen selber geht. Sie wissen gar nichts. Sie haben noch nie über irgendwas nachgedacht. Und da fragt der Rechtsanwalt, wann er das letzte Mal mit dem Holger gesprochen hätte. Und er erklärt der Dr. Bojan, er hat den ganzen 5 Jahren nicht mit dem Holger gesprochen. Er ist zwar an ihm vorbeigegangen, er hat gewusst, dass er da ist, aber er hat nicht mit dem Holger gesprochen. Ja, aber er versteht das auch nicht. Die letzten Zeit wäre doch angepasst gewesen. Da hätte doch nicht tot sein müssen. Also er weiß nicht, warum er tot ist und so ein Geschwafel. Das Geschwafel geht mir so auf den Strich. Im Ministerium, Sozialministerium in Thüringen, in Erfurt, hat man mir gesagt, sie machen Versuche mit den Patienten. Und das erklärt auch, wieso sie so ganz speziell immer wieder die gleichen Medikamente vergeben an alle mit Gefangenen, die da sind. Und vor allen Dingen, die Diagnosen ändern sich sofort, wenn sie ein anderes Medikament ausprobieren. Das spielt doch überhaupt keine Rolle, sagen was Sie mir, der Patient macht oder nicht macht. Wer hat Ihnen gesagt, dass man dort Versuche macht? Ja, hat es nicht abgeleugnet. Wer hat Ihnen gesagt, dass man Versuche mit dem Patienten macht? Die Frau Dr. Orsel. Von wo? Orschel heißt Frau Dr. Orschel vom Sozialministerium in Thüringen. Und zwar habe ich Kontakt gefunden über die Linken. Die haben das vermittelt. Ja, die hat mir das gesagt. Damit würden die Kliniken ihre Einkommen aufbessern. Was für eine Position hat diese Frau? Mitarbeiterin des Sozialministeriums. Was Konkreteres weiß ich nicht. Mhm. Ja, ist bekannt, dass das so in diesen sogenannten Kliniken gemacht wird und dass ja, das Menschen versuchen. Wie gesagt, die fanden das gar nicht schlecht. Also für die war das eine ganz normale Sache. Ich war auch beim, also die Klinik in Mühlhausen ist eine kirchliche Einrichtung, eine ökumenische. Und zwar nicht nur als Wohlfahrtsverband, als übergeordneter Träger, sondern als Eigentümer. Also ist der Oberkirchenrat von der Diakonie auch Arbeitgeber. Und da habe ich mich dort hier beschwert, das war 2010. Und zwar habe ich 28 E-Mails geschickt. Und irgendwann kriegte ich dann die E-Mail zurück. Am 2.4. ist ein Gespräch angesagt mit dem Herrn Grüneberg, mit dem Oberkirchenrat Grüneberg. Und da war ich in Gotha und habe mit dem Herrn Grüneberg gesprochen. Das heißt, es ist folgendermaßen abgelaufen. Der Herr Grüneberg hat mir ein sogenanntes Gutachten vorgelesen. Nach 3 Sätzen ist mir dermaßen die Galle hochgelaufen, weil da nur bösartige Dinge, Verleumdungsdinge über den Holger geschrieben waren. Und da habe ich gesagt, wie kommen Sie da drauf, so ein Gutachten? Es hat doch mit dem Holger überhaupt jemanden gesprochen. Wer ist das überhaupt, der da geschrieben hat? Also das war nicht die Erste, die mit der er immer zu tun hatte. Also hat der Herr Grüneberg die Sache weggelegt. Es war ihm auch nicht gut, ne, das sowas so vorzulesen. Und da war der Professor Dr. Adler da. Und da hat der Herr Grüneberg den Herrn Adler gefragt, was soll er doch mal sagen, was nun ist. Und da fing der Adler an und schwabelt da irgendwelchen Mist zusammen. Und da habe ich gesagt, die brauchen überhaupt nicht zu schwabeln, das versteht doch sowieso kein Mensch. Er möchte bitte mal beweisen, erstens, dass seine psychiatrischen Diagnosen im Allgemeinen überhaupt existieren. Und er möchte bitte mal beweisen, dass der Holger die behaupteten Diagnosen wirklich hat, denn er ist ja nie untersucht worden. Und da hat er mir ins Gesicht gesagt, es gibt keinen Beweis. Und da habe ich dem Professor Dr. Adler gesagt, dann sind Sie nicht anderes als ein Mörder und ein Serienmörder. Da war der total böse, steht auf und sagt, er lässt sich das nicht von mir gefallen, er würde vor Gericht gegen mich klagen. Gut, habe ich gesagt, da komme endlich in die Öffentlichkeit, das will ich schon lange. Damit war das Gespräch zu Ende und der Adler ging zur Tür hinaus. Und der Herr Grüneberg sagt mir dann ins Gesicht, er konnte die Beschwerde nicht lesen, es ist ihm zu mühevoll. Und er ändert nichts. Das war der Arbeitgeber. So. Ja, das hat mich lange beschäftigt, ne? Kennen Sie ähnliche Fälle? Bitte? Kennen Sie ähnliche Fälle? Ja, also ein Jahr vorher ist in Jena der Dani Schön gestorben und zwar in der gleichen Klinik, aber er war in einer anderen Abteilung. Der Holger und der Dani haben sich aber gekannt, die haben dann zusammen Unterricht gemacht, ne? Haben zu Hause also geübt, die durften einmal in der Woche eine Stunde Unterricht machen. Da war auch eine Lehrerin dabei, mit der sich der Holger sehr gut verstanden hat und die Lehrerin hat wohl Holger auch in der Isolation besucht. Und daraufhin ist die Lehrerin entlassen worden. Sie hätte ein Verhältnis mit einem Patienten. Und der Holger war so dankbar, dass wenigstens ein Mensch da kommt und fragt, wie es ihm geht. Und wie soll ich sagen, ist nicht so überheblich und so feindlich eingestellt. Ne? Ich meine, er hat eine gute Leistung, er hat das auch gut gemacht. Er hat auch andere gefangene junge Männer animiert, ein Studium anzufangen, ein Fernstudium. Ne? Dass er Dani Tönke zum Beispiel die 10. Klasse macht und so weiter. Ne? Er ist ja wirklich positiv aufgetreten. Der Holger hat eine Musikgruppe gegründet, hat Gitarre selber gelernt, hat versucht, andere zu animieren. Später haben sie wohl auch in der Klinik eine Musikgruppe aufbauen wollen. Aber da hat der Holger gesagt, ich lasse mich doch nicht benutzt von denen. Wenn ich das will, machen das nicht. Und jetzt, wie soll ich sagen, wollen Sie das? Und da soll ich mit Gewehr bei Fuß stehen. Doch hier Holger hat dann auch Yoga-Übungen gemacht. Ich musste ihm eine Yoga-Zeitung bestellen. Und wie gesagt, bei den Yoga-Übungen, das war auch ein Grund, ihn zu isolieren und wieder zu spritzen. Ne? Das ist, war suspekt für die Pfleger. Die konnten damit nichts anfangen. Was hat er denn zu Hause für Hobbys gehabt? Nochmal, was hat er zu Hause? Hobbys. Also der Holger hat war Forstwirt, ne? Hat eine Berufsausbildung gemacht im Forst und auch bis zu Ende und dann kriegt er keine Arbeit. Aber das wusste vorher, also, dass ihm der Staatsforst nicht einstellen wird. Und da war schon mal in Frage gestellt, was wird. Und der Holger wollte Abitur machen. Und da habe ich gesagt, da gehst du ins College. Und wir hatten da im Internet gesurft und haben rausgekriegt, er kann also BAföG kriegen, weil er eben seine Berufsausbildung beendet hat. Und in dieser Phase, er war also in Stuttgart gewesen im College und hat dort hier Abitur gemacht hat eine kleine Wohnung gehabt und hat Abitur gemacht. Eine Volkshochschule ist das ja nicht, im College eben, ne? Mhm. Das war die Phase. Er ist nicht krankgeschrieben worden, er ist vom Stundamt, wo er da in der Psychiatrie erschienen ist, war er ohne Einkommen, ohne Geld, ohne irgendwas, Entsaltung, also auch nicht krankenversichert. Und die Klinik Entsaltung hat zwangsweise sofort eine Betreuung eingesetzt, die durchsetzen musste, dass er krankenversichert war. Und später habe ich dann rausgekriegt, sie haben an meine Versicherung eine Familienversicherung angehangen, Sönn Holger. Obwohl ich das gemerkt habe, bin ich in der Krankenversicherung gewesen, im Philippstal bei der Knappschaft und habe gesagt, das verbiete ich mir. Den Antrag kann nur ich stellen, dass der Holger versichert wird und niemand anders. Und da haben die das gelöscht. Haben die praktisch diese Familienversicherung wieder gelöscht, aber nur für die Zukunft und nicht aus der Vergangenheit, sodass die Klinik in Salzung an dem Tag, wo sie den Holger so schnell entlassen haben, war wahrscheinlich auch der Zeitpunkt, wo sie erfahren haben, dass die Krankenkassen die Leistung nicht mehr bezahlen. Mhm. Wie war das denn mit dem Wohnungsaufbruch? Sie hatten da die Polizei vor der Haustür und die hat die Haustür aufgebrochen. Ja, ja, die kamen hier, also bei uns muss man zuerst den Hof rein und vom Hof dann in die Haustür. Die hatten wohl einen Schlüsselexperten da dabei. Ich habe ihn aber nicht gesehen, wo ich dann um Mitternacht an die Tür kam, waren nur 3 bewaffnete Polizisten mit Schlagstock, mit Pfefferspray in der Hand. Ich habe gefragt, was wollen die denn hier? Und da hat er gesagt, er will Gottes Wille erfüllen. Ich will doch Gottes Wille. Und schwupp kriegte ich von dem Hintermann das Pfefferspray ins Gesicht. Und da sind die auch, der Vordere hat mir, wie gesagt, mit Schlagstock eine drauf geklatscht. Und da lag ich in der Ecke. Mehr Worte sind nicht gesprochen worden. Nochmal, Gottes Wille? Ja, ich wollte doch Gottes Wille und deshalb erfüllt er jetzt Gottes Wille. Wenn er mich zusammenschlägt, ist das Gottes Wille. Also diese Aktion ist eindeutig von der Psychiatrie in Bad Salzung animiert worden und in aktiviert worden. Mhm. Ich habe Strafanzeige gemacht gegen die 3 Polizisten. Und nach einem Dreivierteljahr kriegte ich von der Staatsanwaltschaft Bescheid, ich hätte einen Polizisten krank geschlagen. Er musste also 2 Tage krank feiern und deshalb wäre ich ja schuld wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt und da würde praktisch meine Anzeige niedergeschlagen, wird nicht ermittelt. Und dieses Jahr oder voriges Jahr war das, kriegte ich dann eine Anzeige eine Gerichtsverhandlung von dem Amtsgericht in Bad Salzung und da soll ich die Krankentage bezahlen, 516 Euro bezahlen. Sag ich, ich bin doch gar nicht verurteilt worden, die Anzeige ist erledigt, was wollen Sie denn da jetzt? Wenn die Staatsanwaltschaft die Ermittlung einstellt, sowohl meine als auch die von der Polizei, da kann es hinterher keine Gerichtsverhandlung wegen dem Geld geben. Aber das spielt keine Rolle. Die Richterin hat eben geurteilt, ich hätte das Geld zu bezahlen. Hatten Sie sich denn tatsächlich in der Nacht gewehrt? Nee, wie konnte ich mich wehren? Also Sie hatten sich gar nicht gewehrt? Pfefferspray-Augen. Ich bin, wie gesagt, gedappert, habe einen Wasserhahn gesucht, dass ich die Augen wieder aufmachen konnte. Was denken Sie, was das für Schmerzen sind, wenn der Spray direkt in die Augen gesprüht wird? Haben Sie laut geschrien? Ich habe geschrien, natürlich habe ich geschrien. Ich konnte ja nichts mehr sehen. Ich habe mich rechts und links gedappert, an der Wand entlang gefasst. Ich konnte auch keine Gedanken mehr fassen. Wo will ich jetzt zum Wasserhahn gehen? Da drinnen, da hier ins Waschhaus draußen oder drinnen. Also ich war total ausgehebelt. Und wie gesagt, mir hat auch gleich das Bein wehgetan. Im ganzen Körper war ich total blitzblau und war, wie soll ich sagen, gezittert auch. Ich war einfach fertig, ne? Ich habe gesagt, ich bin eine Frau, wie gehen Sie denn mit mir um? Ich war ja damals schon 55 Jahre. Sind Sie in irgendeiner Kirche Mitglied? Ich bin nicht in der Kirche Mitglied, weder in der evangelischen und noch in der katholischen. Und der Holger war auch kein Kirchenmitglied. Sind denn in Ihrer Gegend die meisten Menschen in irgendeiner Kirche? Also hier ist die evangelische Kirche aktiv, in der Rhön die katholische. Aber wie gesagt, ich bin nicht drin in der Kirche und ich weiß, dass die anderen Menschen hier maximal, was weiß ich, eine Beerdigung dann im Pfarrer holen, dass also nicht kirchlich aktiv sind. Ja, aber in Ihrem Bundesland ist doch sehr viel Werbung für Christentum. Ja, das ist jetzt nach der Wende, hat sich das etwas geändert, weil ja die Kirche eine Machtposition einnimmt in den sozialen Wesen. Ne? Und wer da im sozialen Bereich tätig sein will, muss wieder Kirchenmitglied werden, ansonsten kriegen sie die Arbeit nicht. Ich weiß das ganz genau, weil es meine Schwester und meinen Neven betrifft. Haben Sie auch kirchliche Werbung in der Straßenbahn? Straßenbahn gibt es ja hier nicht. Ich habe es jedenfalls gesehen, und zwar in der Nähe Stuttgart. Ja. Werbung in der Straßenbahn, Werbung für Gott, sowas in der Art. Naja, hier kommen manchmal die Zeugen Jehovas, aber damit haben wir keine Struktur. Ich meine, die wollen immer mal diskutieren, aber dann gehen sie dann wieder. Ansonsten ist es eigentlich relativ ruhig. Ich habe übrigens auch mit einem Seelsorger der Klinik in Bad Salzum gesprochen. Der wohnt, ein junger Mann, der wohnt im Pfarrer. Und ich habe ihm das vorgelegt, auch das, diese Broschüre von Otto Bengert, Psychopharmaka, Wirkungen und Risiken und Nebenwirkungen. Ne? Und er hat mir seine persönliche Geschichte erzählt und wir sind eigentlich recht gut miteinander ausgekommen. Der junge Mann ist auch öfters mal zum Holger Rein, hat mit ihm gesprochen in der Klinik in Bad Salzum. Da war auch eine ältere Frau hier aus der Stadt, die mit dem Holger sprechen wollte, die sie dann aber rausgeschmissen haben. Einmal hat ein junger Mann angerufen bei mir zu Hause. Frau Zielt, jetzt gehen ganz viele Leute in das Zimmer und der Holger schreit ganz laut, der hat Angst, der schreit ganz laut. Und ich sitze zu Hause und kann nichts machen. Wie war es denn an dem Tage, wo Sie von dem Tod erfahren hatten? Ich war ausgehebelt. Ich war nicht mehr in der Lage, überhaupt zu denken, überhaupt zu heulen, zu sprechen, zu schreien. Ich war vollkommen auch alleine. Ich konnte mich ja mit niemandem austauschen. Wie gesagt, ich habe den Schwiegersohn angerufen, der in 500 Kilometer weiter weg ist und habe gesagt, du musst jetzt rufen. Du musst das abfragen. Und die Familie ist auch sofort zu mir hergekommen, und damit ich nicht alleine bin. Ich hätte es wahrscheinlich sonst nicht verkraftet. Wie sieht's denn? Die waren da die ganze Woche bei mir hier. Ja. Am 27.02. ist der Holger praktisch zu Tode gekommen und an seinem Geburtstag, am 4. März, haben wir ihn beerdigt. Wie alt wurde er? 29 Jahre. An seinem 29. Geburtstag haben wir ihn beerdigt. Der Rechtsanwalt sagt, wenn der Holger vorgehabt hätte zu sterben, hätte er sich mindestens von mir, von der Mutter verabschiedet, weil er ja, wie soll ich sagen, eine ganz enge Bindung zur Mutter hatte. Ne? Mir hat er nichts gesagt. Wie gesagt, wir hatten auch das letzte halbe Jahr Kontaktverbot. Es durfte keine Karte oder wurde keine Karte übermittelt. Es wurde kein Gruß übervermittelt. Der Holger, die Briefe, die er geschrieben hat, die habe ich zugeklebt, erst im Nachlass zur Verfügung gekriegt. Sie wurden also nicht weitergeschickt. Dann war er ein Vierteljahr in Isolationshaft 2010 und als er dann wieder zugegeben hat, er würde eben die Psychopharmaka nehmen, nur damit er da rauskam, weil er es einfach nicht mehr ertragen konnte. Da hat er mit meiner Tochter sprechen dürfen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Wie gesagt, da ging der Zirkus auch noch mal vor Gericht los. Ich habe ihn also die ganzen letzten halbe Jahre nicht sprechen können vor seinem Tod, und was mich sehr, sehr belastet hat, und Holger auch. Da Holger sagt zu Ellen, ja, ich soll ihm meine Bettwäsche schicken, damit er wenigstens den Geruch hat von mir. Mhm. ich weiß nicht, die Beziehungen zur Mutter sind ja andere wie zu anderen Menschen, ne? Es ist weniger das Wort, es ist mehr die Verbindung, die da ist, gell? Wenn man sich eben berührt und die mit der Hand und die Hand auf die Schulter legt und so weiter, ne? Umarmt und so. Es geht eigentlich mehr um das Urvertrauen, was zwischen Mutter und Kind existiert. Es ist weniger die Worte. Und ich muss ehrlich sagen, wir sind auch mit dem Holger so übereingekommen. Der Holger muss da drinnen ertragen, was das Tier ist. Ich kann ihn zu Hause nur raten. Und ich hatte ihm auch gesagt, Holger, ich tue das, was er will. Ich helfe ihm mit dem, was er will. Ich würde ihm meinen Willen nicht aufdrängen. Gibt es denn zurzeit noch streitige Sachen, sowas wie Strafsachen oder Zivilsachen? Naja, ich hatte einen Erbschein beantragt. Ich habe Jan Holger sein Erbe angetreten, damit wir diese Beschwerde vom Europäischen Gerichtshof weiterleiten konnten, ne? Und der Erbschein ist noch nicht ausgestellt. Das Gericht in Mühlhausen weigert sich. Es geht da um 500 Euro Taschengeld, was der Holger noch übrig hatte. Er hatte die Sozialarbeiterin beauftragt, dieses Geld an den Rechtsanwalt zu überweisen. Diese Sozialarbeiterin hat es nicht getan, hat den Rechtsanwalt einen Brief geschrieben, sie würde eine Betreuung empfehlen, weil ja der Holger nur Taschengeld hat und die Rechtsanwaltskosten nicht tragen kann. Der Rechtsanwalt hat geantwortet, das geht ihr überhaupt nichts an. Er hätte eben mit dem Holger vereinbart, dass er aus der Klinik heraus nichts mehr überweist. Und was da nun wirklich ist, geht der Sozialarbeiterin überhaupt nichts an. Aber nun, diese 500 Euro, ich meine, ich habe nur Hartz IV, das wäre schon wieder ein Teil von den Rechtsanwaltskosten, die ja immer noch offen sind. Was ist denn aus den Strafsachen geworden? Strafanzeigen? Ja, ich habe eine Strafanzeige gemacht wegen Diebstahl. Da fehlt wohl eine Hose und ein Rucksack. Das interessiert den Bojan gar nicht. Er weiß von nichts und er wüsste auch nichts. Und, na ja, ich meine eine Strafanzeige wegen der Tötung. Die Strafanzeige wegen Mord und Beihilfe zum Mord ist nicht bearbeitet. Die Obduktionsbericht ist nicht übergeben. Die Polizei, also die Staatsanwaltschaft, hat auf Anfrage des Rechtsanwaltes erklärt, sie müssten warten, bis der Obduktionsbericht da liegt, vorliegt. Ansonsten vorher könnten sie nicht mit der Ermittlung beginnen. Hatten Sie eine Strafanzeige wegen Mord erstattet? Ja, der Rechtsanwalt hat das gemacht. Der Herr Mensa? Ja, hat das sofort gemacht. Wegen Mordes? Wegen Mord. Wegen Mord und wegen Beihilfe zum Mord gegen zwei Richter. Mhm. Gegen zwei Richter? Gegen den Vorsitzenden Richter der Strafvollzugskammer Mühlhausen und gegen den Richter Schwertfeger vom Oberlandesgericht. Und gegen die sogenannten Ärzte? Gegen zwei Psychiater und gegen 12 Pfleger. Mhm. Der Bojan hat erklärt, der Holger hätte sich mit dem Gürtel und mit einem Handtuch stranguliert. Und das mit dem Handtuch ist ein bisschen komisch, ne? Mhm. Jedenfalls hat der Holger, also die Leiche, ne, hat über die Stirn weg einen roten, blutunterlaufenden Streifen. Und an dem Tag, wo wir beerdigt haben, haben wir ja nochmal den Sarg offen gehabt. Und da war dieser Streifen regelrecht geschwollen und blau angelaufen. Und da gehen wir davon aus, dass die Pfleger, die den Holger ermordet haben, dass die ein Handtuch über den Kopf gespannt hatten, haben den Kopf damit festgehalten, und damit es keine Fingerspuren gibt. Wenn er dasselbe gemacht hätte, der Arm war noch im Verband wegen der Schulteroperation, er ist ja erst kurz vorher operiert worden, da konnte ich also immer noch nicht schreiben und er war ja auch nur Haut und Knochen, er hatte überhaupt keine Kraft gehabt, irgendwas zu tun. Ne? War er abgemagert? total abgemagert. Das weiß ich von dem Seelsorger von der Adventgemeinde aus Nordhausen, der den Holger immer mal besucht hat. Und er hat auch dann die Beerdigungsrede geschrieben. Er hat aber auch einen wunderbaren Leserbrief an die Thüringer Allgemeine geschrieben. Gab es dann irgendwelche Veröffentlichungen in Zeitungen oder Fernsehen? Ja, die Thüringer Allgemeine hatte das geschrieben, auch wirklich objektiv. Aber der MDR hatte dann, wie soll ich sagen, mit Auftrag der Psychiatrie und der Psychiater in Mühlhausen einen Bericht geschrieben. Da wurde der Holger als Mörder hingestellt. Ungefähr, es ist gut, dass er endlich tot ist. Es war ja bloß ein Mörder. Das war der Grund, der nur vom MDR voriges Jahr. Im Fokus war etwas? Bitte nochmal. Im Fokus war etwas? Im Fokus war am 12.04. ein Artikel drin, das habe ich aber auch erst später recherchiert, über diese Entschädigungsleistung der Polizei. War das denn der einzige Sohn? Bitte nochmal. War es Ihr einziger Sohn? Ich habe 4 Kinder. Der Holger war der dritte. War 1,90 Meter groß, war stark, stabil, hat ja auch eine manuelle körperliche Arbeit gehabt und war kerngesund. Er hat in seinem ganzen Leben noch niemals Medikamente genommen. Und war immer Vegetarier, hat auch nie Fleisch gegessen. So ist es. War groß, stabil. Hatten Sie jemals angenommen, dass Psychiatrie etwas Heilendes ist oder Gesundes? Nein, wie gesagt, wo ich den Holger das erste Mal im Bernet gesehen habe und habe gesehen, wie er gefesselt war an Händen und Füßen, war ich sofort empört und war sofort entsetzt. Ich habe niemals das Gefühl gehabt, hier ging es um Heilung. Ich hatte immer das Gefühl, hier geht es um Gewalt und hier geht es um Rechthaberei und wie gesagt, Drogendealer. Also ich habe ganz sicherlich meine Kinder nicht dahin gebracht und habe auch von vornherein sofort recherchiert. Ich habe gefragt und habe mir Informationen zusammengetragen gegen die Psychiatrie. Also ich bin absolut dagegen. Und die Psychiater haben mich auch immer wieder angefeindet, weil ich dagegen bin. Waren Sie früher mal neutral in dieser Sache oder hatten Sie früher als vor Jahren mal gedacht, dass Psychiatrie was... Vor dem Holger habe ich ja, wie gesagt, keine Bezugspunkte gehabt zur Psychiatrie. Ich habe mit Sicherheit noch nie über sowas nachgedacht oder auch nur einen Anlass gehabt, darüber nachzudenken. Aber jetzt wissen Sie, was Psychiatrie ist? Ganz sicher. Es hat nichts mit Medizin zu tun, es hat auch nichts mit Wissenschaft zu tun. Psychiatrie ist nichts anderes als ein Politikum, wo intelligente Menschen verschwinden sollen. Menschen, die das Kapital nicht bedienen, die Psychiater wollen oder bieten an, dass sie einen braven, gebeugten Sklaven herstellen wollen mit chemischen Medikamenten, der eben, was weiß ich, keinen eigenen Willen hat. Und in der Richtung Bewusstseinskontrolle und Menschenkontrolle und dass sie eben zur Arbeit dann gezwungen werden auf diese oder jene Weise, das ist das Angebot der Psychiater und das ist das, was die Politiker auch mit den Psychiatern als Vereinbarung gelten lassen. Dafür kriegen die ihr Geld. Und diese vielen Tote, die praktisch übrig bleiben aus der Psychiatrie, ne? Das wird einfach verleugnet. Wie gesagt, ich habe das Bundesamt für Statistik ein paar Mal angeklickt, habe mir da Zahlen rausgeholt, die sind entsetzlich. Was steht denn dort geschrieben? Ja, wie hoch die Todeszahlen jedes Jahr sind und das werden jedes Jahr mehr. Wie viel sind es jedes Jahr? Es werden jedes Jahr mehr. Es werden jedes Jahr mehr Opfer aus der Psychiatrie, die an Psychopharmaka sterben, die an dieser Zwangsbehandlung sterben. Der Professor Otto Bengert hat in seiner Broschüre geschrieben, weil die Psychopharmaka die Muskeln lähmen sterben 20% der Patienten schon nach der ersten Spritze. 20%? Das Herz ist ja auch ein Muskel, ne? 20%? 20% sterben sofort schon nach der ersten Spritze, weil eben diese Psychopharmaka die Muskeln lähmen. Mhm. Wie viele sterben jedes Jahr? Hunderttausende. In Deutschland? In Deutschland, nur in Deutschland. Deutschland hat mehr als 200 Psychiatriekliniken. In jeden anderen Kliniken gibt es immer noch eine Abteilung. Das ist in keinem Land so extrem wie in Deutschland. Auch dass Psychiatrie privat unter Privateigentum läuft, gibt es nirgends anders als in Deutschland. Ich weiß, dass zum Beispiel die Sparkasse in Immobilienbeteiligung, Fondsbeteiligung anbietet, um für Investitionen, wo neue Psychiatrien gebaut werden, neue Gefängnisse gebaut werden und so weiter. Das gibt auch in keinem Land. Von der Sache her ist Maßregelvollzug Staatsangelegenheit und kann vom Gesetzgeber her nicht an private weitergeleitet werden, übertragen werden. In Deutschland machen das trotzdem. Es hat vor dem Bundestag etliche Anfragen und etliche Beschwerden gegeben. Sie ändern es nicht. Die Kirche ist also nicht zuständig, nicht befugt, Maßregelvollzug durchzuführen. Aber die Klinik in Mühlhausen ist ja auch durch die Diakonie und durch die Ökumene neu gebaut, haben wohl 48 Millionen Euro dafür bezahlt. Und da muss natürlich auch der Gewinn reinkommen. Wir haben, oder sagen wir mal so, ein Patient hat Pfleger mal zugehört, danach werden für jeden Patienten 350 Euro pro Tag gezahlt. Wenn dieser Patient in Isolationshaft kommt, zahlt der Staat 800 Euro pro Tag. Und wenn dieser Patient zwangsgespritzt wird, zahlt der Staat 1600 Euro pro Tag. Und deshalb ist dieser Kriseninterventionsraum immer belegt. Da gibt also Pfleger, die gehen durch diese Männergruppe und provozieren und stecken dann rum. Und sobald sie da einen erwischen, der eine Antwort gibt, wird er sofort in die Isolation gesteckt und ist der Nächste, der zwangsgespritzt wird. Diese Zelle ist immer belegt, bringt das beste Einkommen. Und ein Pfleger hat auch zum Holger gesagt, sonst rechnet sich die Anlage nicht. Ja, dann kann man das System Psychiatrie begreifen. Ja. Ja. Wo kann man diese Zahlen nachlesen? Die können das bei Kabale und Psychiatrie nachlesen. Ich habe da jeden Tag öffentlich umgemacht, auch im Umfeld, dass eben im normalen Denken die Voraussetzung geschafft werden, dass Psychiatrie überhaupt existieren kann. Und die Psychiater selber scheuen ja die Öffentlichkeit, die wollen alles hinter geschlossene Türen halten, niemand soll Bescheid wissen und die Angehörigen werden bedroht und wer was sagt oder wer was veröffentlicht, der kriegt sofort Hausverbot und so weiter. Die Patienten werden schikaniert, wie der Holger auch, der ist ja auch schikaniert worden in der Psychiatrie von der Werneburg, weil ich ja Veröffentlichung gemacht habe im Internet. Der Holger kann es gar nicht beeinflussen, ja, wir hatten ja Kontaktverbot. Er konnte weder fragen, noch konnte mir sagen, was dort hier war oder wie die Werneburg mit ihm umgegangen ist. Ne? Übrigens hat die Werneburg in der letzten Isolationsphase bis Oktober 2010 für den Holger gesagt, er soll endlich gestehen, dass er geisteskrank wäre. Und er soll endlich gestehen, dass er diesen Unfall gemacht hätte und er hätte nicht unter Psychopharmaka gestanden. Ja, ich habe aber die medizinische Akte da, ich kann es beweisen, wie viel Medikamente über zwangsgespritzt worden sind, auch von der Frau Werneburg. Ich gehe also davon aus, dass sie private Interessen hatte, den Holger verschwinden zu lassen als Zeugen. Mhm. Also es ist nicht nur, dass er ihre Berufsgruppe schützt, es ist tatsächlich eine persönliche, egoistische Sache. Suchen Sie noch ähnliche Fälle wie diesen? Ich kriege immer wieder Telefongespräche, ich kriege auch immer wieder Unterlagen geschickt, die ich auch veröffentliche. Ich habe bestimmt mindestens jeden zweiten Tag Gespräche am Telefon, wo Angehörige klagen, wo Geschädigte ihre Geschichte erzählen und auch, wie sie aktuell stigmatisiert werden, wie sie wiedergeholt worden sind in die Psychiatrie mit nichtigen Anlass, wie Nachbarn und so weiter Anzeigen erstatten und die Leute wieder eingeliefert werden und so weiter. Also es gibt da ganz viele Geschichten, auch dass in der Wohnung dann eingebrochen wird, geklaut wird und so weiter. Also diese Psychiatrie-Geschichte hat einen großen Kreis rundherum, wo also wirklich, wo man sagen kann, sie sind einfach freigegeben, um diese Menschen, um sie total fertig zu machen. Die sind total rechtlos, ne? Haben Sie eine Adressenliste von diesen vielen Leuten? Nochmal. Haben Sie eine Adressenliste von den vielen Leuten, die sich bei Ihnen melden? Ja, zum Teilweise E-Mail-Adressen, zum Teilweise Telefonnummern, zum Teilweise habe ich auch Schriftliches, ich habe auch schon Leute besucht. Und wie gesagt, es ist alles sehr schwer. Guck mal, ich konnte meinen eigenen Sohn nicht heben. Ich kann nicht mehr wie zuhören. Das ist die Schwierigkeit noch. Mhm. Der Rechtsanwalt Schneider hat dement, der hat sehr viele Interviews schon gegeben, hat auch schon Presseerklärungen abgegeben an die Öffentlichkeit. Er ist auch selber schon angegriffen worden. Auch der Seelsorger ist angegriffen worden. Er soll seine Anzeige zurückstecken, weil er ja als Zeugen zugesagt hat, ne, dass er Zeuge auftritt in der Strafsache. Ja, wahrscheinlich sind der Meinung, irgendwann schläft die Sache ein, ne? Wenn das Jahr Trauerjahr rum ist, da ist die Mutter fertig, da wird sie wohl den Mund halten oder was, ich weiß es nicht. Diese Werbeveranstaltung, die jetzt gewesen ist, MDR, ne? Das, ich denke mir mal, das ist auch so eine Art Antwort, wie die Leute wohl reagieren auf MDR, ne? Auf Fernsehsendung. Ich meine, wenn da im Fernsehen was kommt, ist das natürlich ganz was anderes, als wenn da die Mutter was sagt, ne? Kennen Sie den Fall der Frau Ruth aus Riedstadt? Ja, mit der Frau Roth bin ich auch eng im Kontakt. Ich war auch schon dort, habe mit ihr gesprochen. Ich habe auch ihren Sohn auf meiner Webseite im Medien stehen. Also da ist er, wo die Hände gefesselt sind, wenn Sie sich das mal anschauen. Ja, ich kenne das Foto. Ja, ganz genau. Also mit der Bockner bin ich persönlich im Kontakt. Mhm. Ja, der war ja etwa 3 Monate gefesselt, der Mann. Ja, öfters, ne? Nicht nur 3 Monate lang. Jedes Mal, wenn die Mutter zu Besuch kommt, kommt er ja nur in Fesseln raus. Hatten Sie auch Hausverbot bekommen? Ich habe auch Hausverbot, na klar. In Birnig hatte ich Hausverbot und in Bad Deisung sowieso, ne? Gab es da irgendeine Begründung? Ja, ich bin eben gegen die Psychiatrie, ich behindere die Therapie und ich bin eben, was weiß ich, selber psychotisch und so weiter. Das geht doch ganz leicht und die Richter machen grundsätzlich immer das, was die Psychiater wollen, grundsätzlich. Die Anhörung ist nur eine Formsache, da, wie gesagt, der Richter fragt da zwar, aber hört kaum zu, die Antworten interessieren nicht, auch den Zustand, den die Patienten da haben, interessiert den Richter nicht, er nimmt das als gegeben hin, die Psychiater haben das eben so gemacht, das sind ja Doktoren, die haben ja studiert und wenn die sagen, das ist notwendig, dann ist es eben notwendig. Es gibt keine Kontrolle der Psychiatrie, von keiner Stelle aus. Mhm. der Holger hat. Es ist wichtig, dass Sie in Zukunft immer die Adressen sich notieren von den Leuten, die sich melden mit solchen Fällen. Ja, ich kann da von mir aus aber nicht weitergeben. Da muss ich erst fragen. Ja, ich meinte nur, es ist wichtig, dass Sie sich das notieren. Dass Sie diesen Adressen... Ich komme immer wieder mit den Leuten in Kontakt. Wie gesagt, entweder rufen sie mich später nochmal an oder ich rufe zurück. Wir bleiben immer in Kontakt, auch über dieses Internetprogramm. Also meine Nummer dürfen Sie immer weitergeben? Deine Nummer, Ihre Nummer darf ich weitergeben? Ja, immer. Steht ja auch auf der Webseite. Es ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 in Bielefeld. Ja, ja gut. Kennen Sie die Webseite kriminalstaat.de? Ich habe dort hier schon mal einen Eintrag rausgeholt und habe es in meiner Webseite verarbeitet. Mhm. Ja, und da sind auch meine Daten drin. Adresse, ja. Telefon, Fax, Handy, E-Mail. Das darf alles kopiert und weitergegeben werden. Ja, gut, okay. Danke. Ich suche ja auch solche Fälle. Sie suchen mehr solche Fälle, ne? Ich hab ja fast jeden Tag eine Person am Telefon mit jedes Mal einem neuen Fall. Ja, ja, ja. Jetzt im Sommer ist es weniger geworden, aber trotzdem sonst... Wir haben zwei psychiatrieerfahrene Verbände. Das ist einmal der Verband in Bochum. Die machen aber Trilogie. Die arbeiten mit der Psychiatrie zusammen. Das sind Leute, die Psychiatrie wollen. Die freiwillig dahin gehen und auch freiwillig die Medikamente weiternehmen. Sie haben den Holger nicht geholfen. Die sind also der Meinung, Zwangspsychiatrie ist notwendig. Mhm. Auch der Matthias Seibt ist dieser Meinung. Dann gibt es diesen Psychiatrieerfahrenenverband in Berlin, die Hirnoffensive. Ja. Sie kümmern sich nicht um Einzelfälle, aber sie wollen die Gesetze ändern. Sie haben also eine Webseite, die Zwangspsychiatrie, die ist sehr gut für Leute, die Informationen suchen. Ich kenne die Webseite. Zwangspsychiatrie heißt das. Ja, kenne ich. Kennen Sie, ne? Und dann gibt es diese KVBM, der Verein, die Kommission gegen Verstöße der Psychiatrie gegen die Menschenrechte. Kenne ich. Ja, die sind von einer Abteilung praktisch von dem Scientology. Die Scientology sind, wie soll ich sagen, verpönt, werden angegriffen, werden herabgewürdigt. Im Grunde genommen sind sie aber absolut ehrlich. Sie sagen, das ist eine Glaubenssache und haben sich also eine Kirche genannt. Und die Scientology sagen, sie bieten eine Dianetik an. Das heißt, die Leute sollen reden über Verletzungen, die sie selber erlebt haben. Und mit dem drüber reden und wiederholen, nochmal reden und so weiter, würde sich diese Aggression, Wut und Frustration auflösen. Mhm. Diese Methode ist gar nicht so schlecht. Ich meine, das macht man ja mit Freunden sowieso, ne? Ja, es gibt bei Scientology noch ein bisschen mehr im Inhalt, was da ja, an Behauptungen... Ja, soweit habe ich mich informiert und soweit kann ich auch mitgehen. Was dann noch weiter ist, also ich bin auch nicht Mitglied. Ich bin zwar aufgefordert worden, bin trotzdem nicht Mitglied geworden. Weil mir manche Sachen nicht gefallen. Von wem waren Sie aufgefordert worden? Ja, ich meine, ja, es hat keine, ich bin eben aktiv gewesen, ich war in Berlin zu dieser Demonstration gewesen und so weiter, ne? Wie gesagt, ich bei KVPM. Bitte? Meinen Sie KVPM? Ja, bei der KVPM. Sie wurden aufgefordert oder gebeten, dort bei KVPM Mitglied zu werden? Ja, ich habe das auch selber gesagt, ich würde auch gerne mitarbeiten, also das ist überhaupt kein Thema, aber München ist eben auch weit weg. Ne? Aber sie haben selber einen Holger zwar Unterlagen geschickt in die Klinik, haben aber nicht helfen können. Mhm. Diese KVBM hat selber keinen Rechtsanwalt in ihren Reihen. Ne? Ja, ich habe oft angerufen, sie haben auch zugehört, sie haben auch mir in der Frage geholfen, dass sie dann die Zusammenfassung formuliert haben in einer Phase, wo ich gar nicht dazu zuständig, also wo ich gar nicht fähig war. Ne? Mhm. Aber ja, jetzt haben sie wohl eine DVD gemacht mit 80 Interviews mit Psychiatrie-Betroffenen und das ist jetzt in Arbeit in Amerika, es wird ins Englische übersetzt. Ich habe schon vier DVDs. Im Oktober soll diese DVD fertig sein und veröffentlicht werden. Ach so, ja, bisher habe ich vier DVDs von KVPM. Ja. Und der Inhalt ist auch schon im Internet zu sehen, auf YouTube und wer weiß wo noch. Ja, aber bisher war es immer so, dass es Beispiele aus Amerika waren, die dann ins Deutsche übersetzt wurden. Mhm. Und da habe ich gedacht, manche sagen noch, das ist ja weit weg, aber bei uns gibt es das ja nicht. Also haben wir dann wirklich hier in Deutschland diese Interviews gedreht. Ich habe ja da selber auch mitgesprochen. Und sie machen also jetzt eine DVD über Deutschland, die ins Englische übersetzt werden. Mhm. Wir hätten 1600 Seiten zu übersetzen und dann ist es noch nicht geschnitten und noch nicht fertig produziert. Ne? Mhm. Ja, dann reicht das ja erstmal bis hierhin. Ja. Da habe ich erstmal wieder viel zu recherchieren, wegen der vielen Zahlen. Und wir können uns dann, wenn Sie was Neues haben, nochmal unterhalten. Ja, wenn Sie in meinen Blog reinschauen, in dieses Kabalum Psychiatrie, da sammle ich sehr viele Informationen, ne? Auch Kommentare sind interessant, da könnten Sie ab und zu mal reinschauen. Ich denke mir mal, das ist besser als jetzt so aus dem Handgelenk aktuell was zu berichten. Wie gesagt, allein das, die Erinnerung jetzt wieder, ich sitze wieder da und zitter. Es ist emotional wirklich belastend, ne? Ja. Vergiss das auch nicht, das muss ich auch sagen, man kann es nicht vergessen, es bleibt immer aktuell. Ja, ich kenne das. So ist es. Es kommen auch manchmal, aber wenig, Kommentare, wo ich selber beschimpft werde, ne? Von Leuten, die mich nicht kennen oder die überhaupt nichts mit mir zu tun haben wollen, wo man wirklich merkt, es ist von außen rangetragen oder sind selber Psychiater, die da sprechen und so weiter. Aber das kommt eben. Meistens sind es Leute, die sagen, das habe ich auch erlebt, das stimmt alles. Mhm. Ja gut, dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ja, wenn es Ihnen was gegeben hat, haben Sie selber auch persönliche Erfahrungen? Ich war als Jugendlicher mal in der Psychiatrie und das war natürlich auch schlimm. Ja. Dreiviertel Jahr. Am Anfang war es ja schlimm wegen dieses sogenannten Medikaments. Das war damals dieses Impromen. Das hat natürlich auch nichts mit Heilung zu tun. Man hat mir gesagt, es soll anregen, vernünftiger zu denken. Ja, theoretisch. Hat es natürlich nicht getan. Ja. Das war Hölle. Die Hölle, ne? Und die ganze Schikane drumherum und dieses Unehrliche, was in der Psychiatrie abläuft, ne? Dass sie eben sagen, sie simulieren nur oder sie sind nicht krankheitseinsichtig oder sie müssen das jetzt tun. Und ach, das ist ja in dieser Wahrheitssuche. Ist ein Artikel drin über einen jungen Mann, der in Mühlhausen war. Habe ich bei mir auch drin. Mhm. Bei Meinungsverbrecher steht noch mal was drin, auch über den Holger. Ansonsten ist der Blog von mir 2800 Mal verlinkt worden. Mhm. Wie gesagt, ich habe jetzt 150.000 Leser. Ich denke mir mal, auch viele andere haben den Mut gefunden, sich im Internet zu veröffentlichen, ihre Geschichte zu schreiben oder zu dem Thema zu schreiben. Das ist nur gut. Ne? Ich fordere jeden auf, doch selber mal zu schreiben. So ein Blog kostet ja nichts und dass sie dann wirklich auch Geschichte schreiben. Man muss hier noch nicht mal den Namen schreiben, sondern die Geschichte ist hier das Wichtige. Was habe ich erlebt? Und ich muss selber zugeben, das ist eine Form der Verarbeitung. Ne? Ja. Ja, das kann ich nur empfehlen. Das ist eine Möglichkeit zur Verarbeitung. Ja, das reicht dann erstmal für heute. Ja, gut. Gut. Alles klar. Bis dahin, danke. Haben Sie das jetzt aufgenommen, was ich gesagt habe? Genau. Ja, kommen Sie damit zurecht, ja. Natürlich, danke. Alles klar. Danke und auf Wiederhören. Also wir haben voriges Jahr ein Interview gemacht von 3 Stunden, ne? Mit wem? Für MDR waren eine private Agentur und die haben dann die Sendung an MDR verkauft. Von diesen 3 Stunden Interview sind 3 Minuten gekommen. Und zwar nur, wie ich zum Grab gehe. Aber auch das Interview mit dem Rechtsanwalt Schneider AD ist nicht gebracht worden vom MDR voriges Jahr. Ja, man muss auch die Medien ganz neu erschaffen. Ja. Da gibt es eine Webseite, Initiative Nachrichtenaufklärung. Und da schreibt eine Journalistin, wenn sie über Psychiatrie oder Maßregelvollzug schreiben würden, dann müssten die Journalisten definieren, dass die Straftäter ja auch Opfer sind. Und damit tun sie sich schwer. Andererseits sagen die Recherchen werden sehr aufwendig und sehr, wie soll ich sagen, kostenintensiv und dann würden die Zeitungen diese Artikel nicht bezahlen und nicht drucken. Und außerdem würden jetzt so viele Veränderungen in den Medien stattfinden, also Zusammenschlüsse und Konkurse und Neugründungen hin und her, dass kaum jemand weiß, wem was gehört. Ne? Es wurden auch sehr viele, Artikel übernommen da von dieser Presseagentur und dass die Journalisten, die freien Journalisten nicht mehr bedient werden. Also diese Artikel, die individuell hergestellt werden, recherchiert werden, dass die nicht mehr gedruckt werden. Und so hat eben jede oder viele Zeitungen immer das gleiche Gesicht. Es lohnt sich ja kaum noch eine andere Zeitung zu lesen. Mhm. Das sind alles Themen, wo diese Psychiatrieopfer nicht zu Wort kommen. Und das ist das Schlimmste. Wie gesagt, in den Nachrichten sieht man ja meistens, was irgendwo in der Welt passiert ist, aber über Deutschland kommt relativ wenig. Das ist nicht gut, ne? Ja gut, dann erstmal Schluss an dieser Stelle. Alles. Ja, alles klar. Ich muss noch viel machen. Danke, auf Wiederhören. Bis nächstes Mal, ne? Tschüss. Pohlmann, guten Tag. Pohlmann, grüß Gott. Ja, ich wollte mit Ihnen heute ein Telefoninterview machen bezüglich der Medizinprodukte, die Sie damals vertrieben haben. Sie sagten doch, dass das so gefährlich sei. Das, was die in den Kliniken machen. Ja, genau. Geschweige denn in der forensischen Psychiatrie. Das sind tödliche Bomben. Tödliche Bomben? Ja, Hinrichtung. Das ist eine chemische Hinrichtung. Das ist die Persönlichkeit innerhalb kürzester Zeit total ruiniert. Das kann man machen bei Sexualtätern oder was weiß ich, bei Schwerkriminellen, die man im Prinzip gar nicht mehr auf freien Fuß setzen darf. Das ist, ich weiß nicht, wie ich mich ausdrücken soll. Die Ruhigstellung ist eine Persönlichkeitsvernichtung. Ja. Die erkennt man auch innerhalb kürzester Zeit gar nicht mehr. Man erkennt die Persönlichkeit nicht mehr, meinen Sie? Nein. Völlig verändert. Schon aufgrund des Blicks und so weiter und so fort. Und die Suizidgefährdeten, die man prophylaktisch einweist, die kommen irgendwie raus, haben dann zwischendurch einmal Ausgang und dann bringen sie sich trotzdem. Mhm. Also, das ist das Schlimmste, was es gibt. Und davor hatte auch mein Sohn Angst. Ja. Ja. Und weil Sie das ihm wahrscheinlich auch so berichtet haben und ihn aufklären konnten. Ja, natürlich. Er hat ja überhaupt keine Medikamente genommen. Obwohl er jetzt am Schluss nicht mehr geschlafen hat und praktisch total kaputt gemacht worden war, hat er nichts genommen. Wie lange waren Sie in dem Bereich mit diesen Medikamenten tätig? 30 Jahre. 30 Jahre. Und woher haben Sie dieses Wissen, dass die so schädlich sind? Also es ist so, das sage ich jetzt Ihnen, nur Ihnen, Herr Pohlmann. Die Ärzte haben keine Ahnung von Pharmakologie.